Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 128 an Schiller. Für das Übersendete, über welches hier eine Quittung beiliegt, danke ich zum Schönsten. Es scheint, da wir Dichter bei der Teilung der Erde zu kurz gekommen sind, uns ein wichtiges Privilegium geschenkt zu sein, dass uns nämlich unsere Torheiten bezahlt werden. Das Gedicht, worauf ich hier anspiele, findet großen Beifall und die Leute sind höchst neugierig, wer es wohl gemacht habe. Übrigens sind gegenwärtig die Hundspost-Tage das Werk, worauf unser feineres Publikum seinen Überfluss von Beifall ergießt. Ich wünschte, dass der arme Teufel in Hof bei diesen traurigen Wintertagen etwas Angenehmes davon empfände. Wenn jener Aufsatz sich nicht gerade mit der bedenklichen Note schließt, so wird dadurch ihre Wirkung geringer werden, und wir müssen abwarten, was daraus erfolgt. Haben Sie beiliegenden Hymnus schon gesehen, mit dem man Sie beehrt hat? Ich habe ihn auf alle Fälle abschreiben lassen. Man sieht auch hieraus, dass man im Literarischen jenen Sämann, der nur säete, ohne viel zu fragen, wo es hinfiel, nachahmen soll. Von den Anmerkungen zu den Elegien wollen wir, so viel die Zeit erlaubt, Gebrauch machen. In so einer wunderlichen Sprache, wie die deutsche ist, bleibt freilich immer etwas zu wünschen übrig. Zum Jännerstücke arbeitete ich gerne etwas, aber der Roman nimmt mir jetzt, zu meinem Glücke, alle Zeit weg. Dieser letzte Band musste sich notwendig selbst machen, oder er konnte gar nicht fertig werden, und die Ausarbeitung drängt sich mir jetzt recht auf, und der lange, zusammengetragene und gestellte Holzstoß fängt endlich an zu brennen. Länger als Februar rat ich, den stahlischen Aufsatz nicht zurückzuschieben, weil Ostern derselbe nebst den Erzählungen wahrscheinlich übersetzt erscheinen wird. Die französischen Exemplare fangen an, sich in Deutschland auszubreiten. Vielleicht kann ich zum März jenes zweite Märchen, von dem ich eine Skizze vorgetragen, fertig schreiben und dabei mit einem kleinen Eingang über die Auslegung des ersten wegschlüpfen. Dass dieses seine Wirkung nicht verfehlt, sehen Sie aus beiliegendem Briefe des Prinzen. Es wäre sehr gut, wenn man von der Religieuse für die Horen Gebrauch machen könnte. Sie könnten dazu die Erlaubnis durch Herdern am besten erhalten. Ich mag nicht gerne darüber anfragen, weil mir bei dieser Gelegenheit die Travestierung der Clairon'schen Geschichte könnte zu Gemüte geführt werden. Iffland kommt so bald nicht, sie sind von den Überwindern in Mannheim zu spielen gezwungen. Gegen Ostern oder nach Ostern hofft er zu kommen. Ich bereite mich, sie aufs neue Jahr besuchen zu können, denn mich verlangt sehr, den ganzen Kreis ihrer theoretischen Arbeiten nun einmal mit ihnen zu durchlaufen und mich dadurch zu den Arbeiten, die vor mir liegen, zu stärken. Ich habe ihre Prinzipien und Deduktionen desto lieber, da sie mir unser Verhältnis sichern und mir eine wachsende Übereinstimmung versprechen. denn leider sind es öfter die Meinungen über die Dinge als die Dinge selbst, wodurch die Menschen getrennt werden, wovon wir in Weimar die betrübtesten Beispiele täglich erfahren. Leben Sie recht wohl und grüßen die liebe Frau. Wird denn ein wenig gezeichnet? Weimar, den 15. Dezember 1795. Geh!